Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zur Folge 90 des Gabelbissen Podcasts. Ja, die heutige Folge wird süß und monarchisch werden. Süß, weil es, schwer zu vermuten ist, ein süßes Rezept werden wird, das ich euch heute vorstelle, oder sagen wir so ein Gericht. Und monarchisch, weil das Gericht auf der einen Seite einer ziemlich wichtigen Person der österreichisch-ungarischen Monarchie gewidmet wurde und auf der anderen Seite, weil es mal wieder ein bisschen Geschichtsunterricht gibt, sprich, also Geschichtsunterricht klingt jetzt so streng nach Schule, nein, ihr wisst, ich habe einmal angekündigt und gefragt, ob ihr das hören wollt, dass ich ein bisschen was über wichtige österreichische Personen erzähle, die eben historisch mit Österreich zu tun hatten. Und das werde ich heute auch wieder machen. Und keine Sorge, Jahreszahlen habe ich wirklich nur ganz wenige rausgesucht. Weil ich denke mir immer, wenn ich so an meine Schulzeit zurückerinnere, das, was man sich merkt, ist alles andere, nur nicht die Jahreszahlen. Und ja, so wichtig sind sie jetzt nicht. Manch ein Geschichtsfreund möge mir jetzt vermutlich widersprechen, aber ich denke, um etwas von einer Person zu erfahren, die irgendwann mal gelebt hat und was Wichtiges fürs eigene Land getan hat oder was auch immer, ist jetzt nicht so wichtig, dass ich da alle Jahreszahlen bis aufs kleinste Detail kenne. So, aber ich komme schon wieder auf ein ganz anderes Thema. Ich würde sagen, kehren wir zurück zur Küche, kehren wir zurück zum Essen. Und was stelle ich euch heute vor? Den Radetzky-Reis. Vereinfacht gesagt ist das eigentlich ein spezieller Milchreis, würde ich sagen, der einen mandelbestreuten Baiser als Topping hat, mit dem wir dann nämlich überbacken. Er wurde vermutlich zu Lebzeiten dem berühmten Feldmarschall Radetzky gewidmet. So genau kann man es nicht sagen, weil ich habe in meinen Unterlagen, die ich habe, und das sind nicht wenige, keine wirklichen genauen Angaben dazu gefunden. Das Internet, wo ich auch recherchiert habe, war in der Hinsicht auch nicht sonderlich ergiebig. Es gibt so immer wieder Hinweise, dass es Radetzky gewidmet wurde, weil man sagt, er war angeblich ein Freund von also Milchreisspeisen. So sagt man. Was man so lesen kann, Radetzky war durchaus ein Freund der kulinarischen Genüsse. Von daher sage ich, klingt es für mich plausibel, dass man es ihm aufgrund dessen gewidmet hat. Was mich ja persönlich sehr wundert, ihr erinnert euch, ich habe schon immer wieder mal erwähnt, dass gerade monarchische Speisen, die halt von wichtigen Personen der Monarchie, um die es da geht, findet man eigentlich relativ viele Aufzeichnungen. Beim Radetzky-Reis war ich durchaus erstaunt, dass man da fast nichts gefunden hat. Noch kurz zum Gericht dazu. Ganz normaler Milchreis ist natürlich nicht so, wie wir es kennen. Ja? Man hat den als Basis genommen, den normalen Milchreis, und hat den mehr oder weniger verfeinert. Gibt natürlich zig Varianten von Rezepten mit verschiedensten Zugaben halt im Milchreis. Wird zum Beispiel in vielen Rezepten mit Orangen und Zitronen verfeinert, mit Vanille wieder verfeinert, mit Marillenmarmelade, mit den bereits erwähnten Mandelblättchen etc. etc. Was den Milchreis aber ein bisschen mehr unterscheidet von dem klassischen, was man so kennt, dass der ein bisschen dicker eingekocht wird. Er ist nicht unter Anführungszeichen so flüssig wie jetzt normaler Milchreis, sondern wird ein bisschen dicker gemacht und der kommt dann in eine Auflaufform, wird mit Eischen überzogen, Mandelblättchen bestreut und herausgebacken. Im Backrohr natürlich. Milchreis, den kennt man eigentlich in so gut wie allen Kulturen. Ich habe da ein bisschen nachgelesen in diversen Büchern im Internet. Also das kennt man wirklich so gut wie überall, Milchreis. Und das Interessante ist eigentlich in fast jedem Kulturkreis eine Basis für weitere süße Rezepte. Und es wird auch so gegessen. Zum Beispiel ist er in manchen Ländern Teil von Weihnachtsessen. Da ist er im Brauchtum verankert. Das ist zum Beispiel so in Dänemark und Schweden. Aber in vielen Ländern wird er, wie gesagt, als Basis genommen. Wie zum Beispiel auch bei unserem Radetzky-Reis. Zurück zum Weihnachtsessen. Das finde ich besonders interessant. In den bereits erwähnten Ländern wird er einfach dann mit Zimt bestreut gegessen. Dann teilweise mit Frucht oder einem sogenannten Fruchtkiesel übergossen. Fruchtkiesel ist ein ganz was Spezielles, das habe ich eigentlich bei uns noch nie gesehen. Wenn ich wieder mal in diese nordischen Gegenden komme, muss ich schauen, ob ich es da wo finde, was würde mich interessieren. Das ist vergleichbar mit der roten Grütze, die man zum Beispiel so in Norddeutschland her kennt oder die man auch aber in Österreich kaufen kann. Vergleichbar. Rote Grütze wird, was ich weiß, mit frischen Früchten gemacht. Dieser Fruchtkissel wird eher mit Saft gemacht, wenn ich das richtig gelesen habe. Typisch ist er übrigens zum Beispiel für Polen, also dort wird es zum Beispiel gerne gemacht und gegessen. Ja, und eine alte Sage in den nordischen Ländern besagt übrigens, dass man am Heiligabend zu Weihnachten diesen Milchreis in eine Schüssel geben soll und die stellt man in den Stall. Denn damit hat man den Wichtel, der angeblich bei der Hausarbeit geholfen hat oder halt das Haus beschützt hat, zufriedengestellt. Hätte man es nicht gemacht, wäre böse geworden. Tja, und wir wissen, das ist selten was Gutes. Und das Zweite, was wir noch haben neben dem Milchreis, ist der sogenannte spanische Wind, Baiser, oder auch bekannt als Meringues. Das ist einfach relativ was Einfaches. Unter Baiser versteht man einfach ein Schaumgebäck, und zwar, dass aus Eischnee und Zucker gemacht wird. Früher waren ja die Baiser-Ringel, waren ja das damals in Österreich zum Beispiel sehr gern verwendet als Christbaumbehang. Sieht man teilweise heutzutage noch, aber ist leider sehr, sehr stark zurückgegangen. Hängt vermutlich auch damit zusammen, dass die heutige Generation Baiser zum Beispiel nicht mehr so gern isst. Ich kann mich aber noch gut erinnern, bei meiner Urgroßmutter war es zum Beispiel Pflicht, dass eben diese Baiser-Ringe auf den Christbaum raufkamen. Ich persönlich mag Baiser recht gern. Und natürlich auch den spanischen Wind bei den Gebäcken. Spanischer Wind übrigens, so wird es primär bezeichnet, wenn ich es auf Kuchen oder sonstige Süßspeisen etc. platziere. Ein sehr, sehr gutes Beispiel, wo ich es total gern habe, ist ein Ribiselkuchen mit spanischem Wind drüber. Da wird unten Teig gemacht, dann kommt der spanische Wind mit den Ribiseln drauf und es wird dann gebacken. Das ist ein Traum. Kann ich euch sagen, weil da habe ich das Herbe der Ribisel und das Süße vor dem spanischen Wind. Oh. Ja, und in unserem Fall kommt es natürlich auch auf den Radetzky-Dreis drauf. Im Gegensatz aber zu dem klassischen Baiser, wie man so kennt, den man so kaufen kann, wird der spanische Wind nicht komplett durchgetrocknet. Das heißt, er ist innen noch schaumig-cremig. Sprich, man bräunt den quasi nur die äußerste Schicht an, damit ich dieses typisch leicht karamellisierte habe und diese wunderbar knackige Hülle. Ja, und eine kleine Anekdote zum Namen hätte ich noch, weil das finde ich ist nämlich sehr interessant, warum das Baiser eigentlich so heißt, wie es heißt. Früher, beziehungsweise heutzutage noch, in einigen Teilen wird das nach wie vor Meringues bezeichnet. Und das geht, so vermutet man, vermutlich auf den mittellateinischen Begriff Melinus zurück. Und das bedeutet, ins Deutsch übersetzt, nichts anderes als zuckersüß. Wenn wir uns auf so ein Baiser denken, da ist viel Zucker drin und das so im vorstellenden Geschmack ist ja wirklich sehr süß. Diese Süßspeise wurde übrigens in der Schweiz erfunden. Und da haben es natürlich auch viele Herrscher Europas verkostet, unter anderem Ludwig der 15., aber auch die britische Königin. Und die soll, so sagt die Legende, so verzückt beim Verzehr gewesen sein, dass sie gemeint hat, oh, das ist ja wie ein Kuss. Ja, und Kuss ins Französische übersetzt bedeutet Baiser. Von daher soll der Name Baiser kommen. Muss sagen, finde ich eine sehr, sehr nette Legende. Aber das ist ja oft bei so kulinarischen Legenden, die sind ja teilweise von, wie soll man sagen, fast wildromantisch. Jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Aber ihr wisst, auf was ich hinaus will. So, und bevor wir zum Rezept kommen, möchte ich euch noch den Namensgeber des Gerichts ein bisschen genauer vorstellen, nämlich den Feldmarschall Radetzky. Radetzky war ja eine der bedeutendsten Personen der österreichisch-militärischen Geschichte. Das Traurige war ja, dass Radetzky bereits im 6. Lebensjahr zum Vollwaisen wurde und er wurde dann von seinem Großvater in Obhut genommen und der hat ihn dann zu sich nach Prag genommen. Man kennt ihn ja übrigens ja hauptsächlich als Feldmarschall Radetzky, aber eigentlich hat er einen viel, viel längeren Namen, also man viel, viel länger, einen etwas längeren Namen, und zwar Johann Josef Wenzel Anton Franz Karl Graf Radetzky von Raditz. Also man nicht so lang, aber durchaus ein bisschen länger. Ja, und der Radetzky verbrachte dann eben, ich verzeihe, wenn ich jetzt nicht mehr den ganzen Namen nenne, der war vielleicht doch ein bisschen zu lang. Ja, er verbrachte dann seine Kindheit, seine Jugend eben beim Großvater in Prag, und bereits im Jahre 1784 begann er seine Karriere beim Militär. Geboren wurde unser Radetzky übrigens im Jahre 1766. Also ihr seht, er ist dann schon relativ jung zum Militär gekommen. Dort hat er dann eben eine militärische Ausbildung unter Anführungszeichen genossen und beteiligte sich schon relativ früh unter den durchaus wichtigen Kommandeuren der österreichischen, ungarischen, des österreichisch-ungarischen Heeres, dem Graf Lacy und dem Graf Laudern, am Türkenkrieg. Und nach verschiedensten Schlachten wurde er kontinuierlich befördert, und bereits Anfang des 19. Jahrhunderts stieg unser Radetzky in den Rang des Generalmajors auf und wurde dazu auch noch nach Italien versetzt. Und für die Leistungen eben in diesem Land wurde ihm dann das Ritterkreuz des Militär-Maria-Theresien-Ordens verliehen, was durchaus eine sehr, sehr hohe militärische Auszeichnung war. Ja, und eine der wichtigsten Schlachten war vermutlich die legendäre Schlacht bei Aspern. Aspern ist mittlerweile in Wien, früher war es bei Wien. Und zwar war das damals der Krieg zwischen Österreich und Frankreich, genauer gesagt Österreich gegen Napoleon Bonaparte. Und da gelang es Radetzky, das Heer von Napoleon zu schlagen. Und übrigens, diese Schlacht ging als erste Niederlage am Felde von Napoleon in die Geschichtsbücher ein. Also das war durchaus historisch gesehen eine sehr, sehr bedeutende Schlacht. Das brachte ihm erneut eine Beförderung, und zwar wurde er dann zum Feldmarschallleutnant ernannt. Er war danach noch in einigen weiteren Schlachten beteiligt, verfolgte viele Posten und hielt währenddessen auch jede Menge militärische Anerkennungen. Ich möchte hier nicht zu sehr ins Detail gehen, weil die Schlachten jetzt historisch gesehen jetzt nicht so wichtig sind auf die Entwicklung Radetzkys. Also jetzt, Historiker mögen wieder sagen, um Gottes Willen, das ist schon wichtig, aber ich sage in unserem Content jetzt nicht. Ja, und seine berühmtesten Schlachten, die hatte Radetzky im Jahre 1848 und 1849. Und zwar war das im Kampf gegen das Königreich Sardinien-Piemont, und zwar im ersten italienischen Unabhängigkeitskrieg. Und hier konnte sich Radetzky gleich in mehreren Schlachten hintereinander behaupten. Und das hat ihn mehr oder weniger dann ganz berühmt gemacht, weil da hat er wirklich die eigentlich immer belächelte österreichisch-ungarische Militärs zu wirklich siegreichen Schlachten geführt. Weil Österreich war ja nicht dafür bekannt, dass man durch Kriege Land gewonnen hat. Die Österreicher haben es einfach gemacht, und finde ich auch, war die idealere Variante. Man hat geheiratet. Ja, und noch muss man sich vorstellen, 72 Dienstjahren in der österreichisch-ungarischen Armee. Mit quasi über 90 Jahren ersuchte Radetzky erstmals um Ruhestand bei Kaiser Franz Josef I. Radetzky argumentierte, sein Körper wäre zu alt, zu schwach, er wäre nicht mehr für den militärischen Dienst geeignet. Man kann mal verstehen, mit über 90 Jahren, ja, da darf man sich durchaus in den Ruhestand versetzen lassen. So einige Monate später, so 2 bis 3 müssten es gewesen sein, gewährte ihm der Kaiser das dann auch und hat ihn dann ehrenvoll in den Ruhestand entlassen. Und mit dieser langen Karriere brach Radetzky viele Rekorde. Er diente zum Beispiel unter 5 verschiedenen österreichischen Kaisern, machte bei 17 Feldzügen mit und erhielt in seiner ganzen Karriere 146 verschiedene Orden. Würde der Radetzky heutzutage am Opernball gehen, man würde die Person gar nicht erkennen, weil er so viele Orden auf seinem Gewand, um Gottes Willen, auf seinem Frack hängen hätte. Also da hat er noch einmal Glück gehabt, dass er nicht auf den Opernball gehen muss. Ja, Radetzky verstarb dann einige Jahre später an einer Lungenentzündung, und zwar im Jahre 1858. Auf Wunsch des Kaisers Franz Josef I. hätte er eigentlich in der Kapuzinergruft begraben werden sollen. Kurz zur Erklärung, die Kapuzinergruft ist eine Stätte, wo normalerweise nur Mitglieder des österreichisch-ungarischen Kaiserhauses bestattet liegen. Da haben wir Franz Josef II., die Marie Therese etc., sprich alle aus dem Hause Habsburg und Habsburg-Lothringen. Jedoch gibt es auch gewisse Ausnahmen, wo eben der Kaiser dann gesagt hat, er darf in die Kaisergruft. Das war aber bei Radetzky dann nicht der Fall und hatte nämlich einen Grund. Und zwar besaß ein gewisser Josef Gottfried Parkfrieder das Recht an Radetzkys irdischen Überresten. Das hatte er deswegen, da er ein sogenannter Gönner des Feldmarschalls war. Radetzky war ja einer, der durchaus freizügig und großzügig war, was Geld betrifft, und war dadurch immer in finanziellen Nöten, und eben dieser Parkfrieder hat dann oft die Schulden für Radetzky beglichen. Und weil er Radetzky hoch angesehen hat, hat er ihm gesagt, dass er ihm zu Ehren ein eigenes Freilichtpantheon erbauen lassen möchte, wo auch andere Büsten von anderen wichtigen militärischen Personen der Monarchie stehen. Das Ganze findet man in Hellenberg in Niederösterreich, und dort wurde dann Radetzky in einer eigenen Gruft und einem wirklich riesigen Obelisken begraben. Das kann man sich heutzutage, wenn es einem interessiert, anschauen. Da gibt es eben die große Ahnengalerie mit den ganzen Kommandanten und unter anderem natürlich das bereits erwähnte Grab von unserem Feldmarschall. Ja, nebenbei ist es dort in Hellenberg übrigens auch noch das Sommerquartier der Lipizzaner. Also wer im Sommer dorthin kommt, kann diese wunderschönen weißen Pferde dort beobachten. Ja, und dann gibt es auch weitere andere interessante Ausstellungen, die jetzt nicht mit österreichs-ungarischer Monarchie zu tun haben, zum Beispiel Oldtimer, ein altes Gehöft etc. etc. Also wenn man in die Gegend kommt, Heldenberg in Niederösterreich, kann ich euch wirklich nur empfehlen, nicht nur wegen dem Grab von Radetzky, sondern auch wegen der anderen Sachen, die ihm dort geboten werden. So, jetzt will ich aber sagen, jetzt haben wir genug Geschichtsstunde gemacht. Ich vorschlage, ich komme zum Rezept der heutigen Folge, und da machen wir natürlich einen Radetzky-Reis. Die Mengenangaben können wir auf zwei Varianten, wie soll ich sagen, interpretieren. Wenn ihr das Ganze als Hauptspeise machen wollt, würde ich sagen, reicht die Menge so für 2 bis 3 Portionen. Wenn ihr sagt, okay, ich mache es als Dessert, dann könnt ihr rechnen, dann bringt ihr 4 bis 6 Portionen raus. Auf alle Fälle benötigen wir 125 Gramm Rundkornreis, etwas Salz, 500 Milliliter Milch, 20 Gramm Butter, 20 Gramm Feinkristallzucker, eine Orange, eine Zitrone, 50 Gramm Marillenmarmelade, 2 Eiweiß, 15 Gramm Feinkristallzucker, 15 Gramm Vanillezucker und 50 Gramm gehobelte Mandeln. Zunächst einmal müssen wir unseren Rundkornreis in kochendem Wasser blanchieren, also in kochendem Salzwasser blanchieren. Nur für 1 bis 2 Minuten. Danach wird das Ganze abgesäht, eventuell noch mit kaltem Wasser abgeschreckt. Gut abtropfen müssen wir es dann lassen. Und das geben wir dann zu unserer Milch dazu. Und gemeinsam mit der Milch lassen wir das langsam aufkochen. Nicht zu heiß, weil da haben wir nämlich das Problem, dass wenn die Milch zu schnell zu heiß wird, brennt auf der einen Seite die Milch gerne an, der Reis brennt gerne an, und dann in weiterer Folge kann es passieren, die Milch schäumt auf, kocht über, ja, und dann, ich denke, ich muss nicht mehr erklären, oder? Also immer schön langsam aufkochen lassen und dabei auch immer umrühren, damit wirklich nichts am Boden absetzen kann. Die Orange müssen wir zunächst schön abreiben, entweder mit einem kleinen Ribbeisel, mit einem Zestenschneider, je nachdem, was ihr zu Hause habt, und danach halbieren und auspressen. Die Zitrone, die brauchen wir nur auspressen. Ja, und wenn die Milch mit dem Reis dann zu aufkochen beginnt, geben wir die Butter dazu, den Feinkristallzucker, den Saft der Orange und der Zitrone. Das rühren wir dann schön gut um, und auf kleinster Flamme kochen wir den Reis dann schön gar. Und wenn es dann schon eine schöne milchreisige Konsistenz hat, rühren wir noch die Marillenmarmelade unter und lassen es vielleicht noch ganz kurz ein bisschen weiter köcheln, damit es noch ein bisschen fester wird. Dann nehmen wir es vom Herd runter und lassen es mit der Rest weiter ziehen. Und in der Zwischenzeit nehmen wir eine Auflaufform, die wir im Anschluss buttern. Ja, und wenn wir das gemacht haben, geben wir den Milchreis mal dazu. Schön verteilen in der Auflaufform. Danach heizen wir das Backrohr auf 220 Grad Oberhitze auf. Wenn euer Backofen das nicht kann, ist es auch kein Thema. Dann könnt ihr Ober-Unterhitze aufheizen. Wichtig ist bei beiden Fällen auf alle Fälle nur, dass ihr den Milchreis, also den Radetzky-Reis, auf der obersten Schiene ins Rohr reinschiebt, damit die volle Temperatur auf den spanischen Wintern kommt und das auch dementsprechend schön braun wird und karamellisiert. Ja, spanischer Winter müssen wir natürlich auch noch machen. Dazu beginnen wir mal das Ei klar zu schlagen und während wir das machen, lassen wir ganz langsam immer den Feinkristall und Vanillezucker einrieseln. Den könnt ihr übrigens im Vorfeld schon durchmischen, damit ihr das als eines habt, damit ihr nicht mit zwei Zuckervarianten das machen müsst. Dadurch, wie gesagt, könnt ihr das schon im Vorfeld mischen. Und wenn ihr einen schönen steifen Schnee geschlagen habt, dann ja, setzen wir einfach diese Masse auf unseren Reis drauf, bestreuen das Ganze mit Mandeln und dann ab ins Backrohr. Die Schneemasse könnt ihr auf verschiedenste Art und Weisen aufsetzen. Ihr könnt es zum Beispiel, so wie schon ein paar Mal gesehen, wie Salzburger Nockerlformen als Spitzenformen oder so wie es ich gerne habe, einfach komplett bedeckt machen. Also da ist dann eurer Fantasie eigentlich keine Grenze gesetzt. Ja, und im Backrohr, wenn es dann drinnen ist, dann so ja, 4 Minuten in etwa bräunen lassen. Habt einfach ein bisschen ein Auge drauf, lasst es nicht zu dunkel werden, aber zu hell sollte man es auch nicht lassen. Und dann kann man es auch schon servieren. Gut dazu würde meines Erachtens zum Beispiel ein Marillenröster passen. Ich habe es aber auch schon mit ein paar Soßenspiegel gesehen, etc. Also ich finde, das ist ein total wunderbares und süßes Rezept, von dem kann man echt, also ich sag mal so, könnte von dem wirklich jede Menge essen. Ja, und bevor ich jetzt zum Ende der heutigen Folge komme, noch ein bisschen Hausmeisterei. Zunächst einmal möchte ich vielen lieben Dank an all jene sagen, die den Gabelbissen immer flattern. Und das muss ich sagen, ist in letzter Zeit ein bisschen mehr geworden. Und wie ich gesehen habe, habe ich auch einige neue Hörerinnen und Hörer gewonnen. An dieser Stelle seid gegrüßt. Freue mich, dass ihr zu mir gefunden habt und dass ich euch mit österreichischer Küche begeistern kann. Ja, und mir ist aufgefallen, es gibt einige, die monatlich einen automatischen Flatter absetzen und genügend, die mehr oder weniger die Folgen regelmäßig flattern. Das freut mich wirklich und muss sagen, das ist unter anderem ein Grund, dass ich motiviert bin, weiterzumachen, weil es geht jetzt nicht ums Geld, ja, sondern mit so einem Flatterklick finde ich das doch eine nette Geste, einfach mehr oder weniger Danke zu sagen und dass man sieht, okay, das, was man macht, das gefällt den Leuten. Und das ist mal wichtig, weil ich wieder nichts machen, wo ich denke, um Gottes Willen, was erzählt er schon wieder, sondern es soll ja Spaß machen. Ja, und dann hätte ich noch eine kleine Bitte an euch. Wenn ihr mal 1-2 Minuten Zeit habt, würde es mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich zum Beispiel bei iTunes oder den anderen Podcast-Plattformen, die mich führen, bewerten würdet. 5 Sterne, 5 Punkte, was auch immer die haben, vielleicht ein paar nette Worte dazu, das wäre echt fein, weil dadurch würden sicherlich einige andere noch auf den Gabelbissen aufmerksam und ja, desto mehr Leute über österreichische Küche erfahren, desto besser ist es natürlich. Ach ja, und eines noch, bevor ich es vergesse, ich habe ja lange sehr, muss ich gestehen, mal was von einem Hörerinnen- und Hörertreffen des Gabelbissen-Podcast erzählt. Keine Sorge, ich habe nicht darauf vergessen, als privaten Gründen war es mir bis jetzt leider nicht möglich, einen Termin zu nennen. Aber ein Hörer, der Peter, genauer gesagt, ich nehme mal, weiß jetzt, dass er gemeint ist, hatte die Idee, dass wir das Ganze doch zur Adventzeit machen könnten. Und die Idee hat mir echt gut gefallen, weil dann können wir uns vielleicht auf einem der Wiener Adventmärkte treffen. Und ich denke, das ist durchaus was Nettes. Und da gibt's doch den ein oder anderen, wo man auch kulinarisch noch was geboten bekommt. Dazu aber dann später in einer späteren Folge etwas mehr. Da muss ich erstmal noch ein bisschen was dazu überlegen. Aber ihr könnt euch schon mal vormerken, im Dezember wird es dann vermutlich ein Treffen geben. So, jetzt aber genug. Jetzt mache ich den Sack zu. Solltet ihr noch Fragen zum Radetzky-Reis, zum Feldmarschall haben, wie auch immer, könnt ihr mich natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Ich sage dann wie immer danke fürs Zuhören und wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachkochen. Bis zur nächsten Sendung. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.